Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. Bundestagspräsidentin Klöckner mahnt eine ehrlichere Debatte über Gewalt gegen Frauen an. Es müsse in Ordnung sein, alle Facetten von Gewalt gegen Frauen anzusprechen, sagte die CDU-Politikerin der Rheinischen Post. Zwangsehen, Gruppenvergewaltigungen und Übergriffe in sozialen Einrichtungen müssten genauso thematisiert werden wie andere Formen von Gewalt. Kritik an solchen Missständen müsse möglich sein, ohne dass man als rassistisch abgestempelt werde, betonte Klöckner. Bundeskanzler Merz sieht im Ehegattensplitting kein Hindernis für die Erwerbstätigkeit von Frauen. Merz sagte bei einer Veranstaltung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein Großteil der Frauen mache Berufsentscheidungen nicht vom Steuerrecht abhängig. Wichtiger sei es, Familien insgesamt bei Steuern und Sozialabgaben zu entlasten. Damit wandte er sich gegen den Vorschlag von Vizekanzler Klingbeil, das Steuersplitting für künftige Ehen abzuschaffen. Der SPD-Vorsitzende hatte in dieser Woche das Ehegattensplitting als Fehlanreiz bezeichnet, der vor allem Frauen in die Teilzeitfalle halte. Israel und der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Aus Teheran wurden am Abend mehrere Explosionen gemeldet. Iranische Staatsmedien berichteten, es seien auch Atomanlagen des Landes getroffen worden, unter anderem in der Provinz Yezd. Das israelische Militär teilte mit, es habe erneut Infrastruktur des iranischen Regimes angegriffen. Nach iranischen Raketenangriffen auf Israel meldeten die Behörden dort 6 Einschläge im Großraum Tel Aviv mit mindestens einem Toten und mehreren Verletzten. In Saudi-Arabien wurde Medienberichten zufolge eine Militärbasis von einer iranischen Rakete getroffen. Mehrere US-Soldaten seien verletzt worden. Die Außenminister der G7-Staaten forderten den Iran in einer gemeinsamen Erklärung zum Stopp von Angriffen auf zivile Ziele auf. Zudem müsse der freie Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz dauerhaft wiederhergestellt werden. Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf abgelehnt, der die Finanzierung des Sicherheitspersonals an Flughäfen sicherstellen sollte. Damit dürfte es an amerikanischen Flughäfen weiterhin zu langen Wartezeiten kommen. Zehntausende Sicherheitsmitarbeiter, die dem Heimatschutzministerium unterstehen, werden wegen einer Haushaltssperre derzeit nicht bezahlt. Viele haben sich krank gemeldet, um eine andere Arbeit annehmen zu können. Hintergrund der Blockade ist das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis und in anderen Städten. Die Demokraten verlangen deshalb weitreichende Reformen und unterbinden die Finanzierung des Ministeriums. Ein Kompromissvorschlag des US-Senats sah vor, dass die Flugsicherheitsbehörde von der Haushaltssperre zunächst ausgenommen wird. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Johnson, nannte die Vorlage jedoch nicht akzeptabel. Präsident Trump hatte zuletzt eine Notfinanzierung angekündigt. Woher die Mittel kommen sollen, ist allerdings unklar. An zahlreichen Orten weltweit wird heute Abend eine Stunde lang die Beleuchtung ausgeschaltet. Zu der Aktion hat, wie in den vergangenen Jahren, die Umweltorganisation WWF aufgerufen. Rund um den Globus sind Menschen um 20.30 Uhr dazu aufgefordert, ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz zu setzen. In Deutschland beteiligen sich nach Angaben des WWF knapp 500 Städte und Gemeinden. Bekannte Gebäude wie das Brandenburger Tor und der Kölner Dom werden dann nicht angestrahlt. Zweieinhalb Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat das deutsche Nationalteam sein erstes Länderspiel in diesem Jahr gewonnen. In einem Testspiel in Basel setzte sich die DFB-Elf mit 4:3 gegen die Schweiz durch. Am Montag trifft das Team in Stuttgart auf Ghana. Der Wetterbericht, die Lage, der Zwischenhocheinfluss lässt wieder nach. Ein Frontensystem erfasst Deutschland von Nordwesten her. Die Vorhersage, nachts in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt und etwas Regen, sonst überwiegend klar, teils auch wolkig. Tiefstwerte +6 bis -8 Grad. Am Tage im Nordwesten nachlassende Niederschläge, im Südosten heiter bis wolkig, dazwischen meist stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch als Gewitter, Temperaturen 4 bis 12 Grad.

Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr, die Nachrichten. Der amerikanische Unterhändler Witkoff geht davon aus, dass der Iran in der kommenden Woche zu Gesprächen über eine Beendigung des Krieges mit den USA bereit sein wird. Man sei auf jeden Fall zuversichtlich, dass es dann ein Treffen geben werde, sagte Witkoff, auf einem Wirtschaftsforum in Miami. Die USA erwarteten eine Antwort aus Teheran auf den vorgelegten Plan für ein Ende des Krieges. Das könnte alles lösen, meinte Witkoff. Bundesaußenminister Wadephul hatte indirekte Kontakte zwischen den USA und dem Iran im Deutschlandfunk bestätigt und erklärt, derzeit liefen Vorbereitungen für direkte Gespräche, die bald in Pakistan stattfinden könnten. Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Bundestagspräsidentin Klöckner mahnt eine ehrlichere Debatte über Gewalt gegen Frauen an. Es müsse in Ordnung sein, alle Facetten von Gewalt gegen Frauen anzusprechen, sagte die CDU-Politikerin der Rheinischen Post. Zwangsehen, Gruppenvergewaltigungen und Übergriffe in sozialen Einrichtungen müssten genauso thematisiert werden wie andere Formen von Gewalt. Kritik an solchen Missständen müsse möglich sein, ohne dass man als rassistisch abgestempelt werde, betonte Klöckner. Bundeskanzler Merz sieht im Ehegattensplitting kein Hindernis für die Erwerbstätigkeit von Frauen. Merz sagte bei einer Veranstaltung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein Großteil der Frauen mache Berufsentscheidungen nicht vom Steuerrecht abhängig. Wichtiger sei es, Familien insgesamt bei Steuern und Sozialabgaben zu entlasten. Damit wandte er sich gegen den Vorschlag von Vizekanzler Klingbeil, das Steuersplitting für künftige Ehen abzuschaffen. Der SPD-Vorsitzende hatte in dieser Woche das Ehegattensplitting als Fehlanreiz bezeichnet, der vor allem Frauen in der Teilzeitfalle halte. Die SPD lehnt Einschnitte zulasten der Versicherten bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab. Leistungskürzungen oder weitere Belastungen wolle man nicht, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag Schmidt der Deutschen Presseagentur. Alleine über die Zusatzbeiträge leisteten die Beitragszahler in diesem Jahr voraussichtlich 65 bis 70 Milliarden Euro zur Stabilisierung des Systems. Sie seien damit bereits in erheblichem Umfang in Vorleistung gegangen, meinte Schmidt. Eine von Bundesgesundheitsministerin Warken, CDU, eingesetzte Expertenkommission will am Montag erste Vorschläge präsentieren, mit denen die gesetzlichen Kassen angesichts stark steigender Ausgaben finanziell stabilisiert werden sollen. Für 2027 wird eine Lücke von mindestens 12 bis 14 Milliarden Euro erwartet. Angesichts der hohen Kraftstoffpreise verweist Bundesverkehrsminister Schnieder auf die Bahn. Weit in Teilen des Landes könne er nur empfehlen, auf das Deutschlandticket umzusteigen, gerade in der jetzigen Situation, sagte der CDU-Politiker den Funke-Medien. Es sei mit 63 Euro weitaus günstiger als reguläre Monatskarten und das bei deutschlandweiter Einsatzmöglichkeit. Den Vorschlag von Finanzminister Klingbeil, SPD, Spritpreisgrenzen nach dem Vorbild Luxemburgs einzuführen, lehnte Schnieder ab. In Luxemburg gebe es Einheitspreise. Es handle sich um einen starken Eingriff in den Markt, der Wettbewerb behindere. Das sollte man nur im absoluten Notfalle in Betracht ziehen. Schnieder sprach sich außerdem gegen ein Tempolimit auf Autobahnen aus. Wer verhalten fahre, spüre das im Geldbeutel. Das würden die Leute auch ohne Tempolimit merken, meinte Schnieder. An zahlreichen Orten weltweit wird heute Abend eine Stunde lang die Beleuchtung ausgeschaltet. Zu der Aktion hatte, wie in den vergangenen Jahren, die Umweltorganisation WWF aufgerufen. Rund um den Globus sind Menschen um 20.30 Uhr dazu aufgefordert, ein Zeichen für Klimaschutz und Umweltschutz zu setzen. In Deutschland beteiligen sich nach Angaben des WWF knapp 500 Städte und Gemeinden. Bekannte Gebäude wie das Brandenburger Tor und der Kölner Dom werden dann nicht angestrahlt. Der Wetterbericht die Lage. Der Zwischenhocheinfluss lässt wieder nach, ein Frontensystem erfasst Deutschland von Nordwesten her. Die Vorhersage, nachts in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt und etwas Regen, sonst überwiegend klar, teils auch wolkig, Tiefstwerte plus 6 bis minus 8 Grad. Am Tag im Nordwesten nachlassende Niederschläge, im Südosten heiter bis wolkig, dazwischen meist stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt Gewitter 4 bis 12 Grad.